So, ja, jetzt ist die Platte schon wieder aus, gell? Es ist erst 17:59 Uhr. Wir haben noch eine ganze Minute Zeit. Jetzt, Helmut, was machen wir? Wir Ha, können noch mal ja. sagen, unsere nächste Sendung ist also wieder nächste Woche am Mittwoch um 17 Uhr Nein, hier. nein, Jazz Square Beat das hier ist, auf was? da ist falsch, guckt am Plan. Unsere nächste Sendung ist erst in 2 Wochen. Nächste Woche wird die Sendung von heute nochmal wiederholt. Ah ja, klar, stimmt ja. Ja. Ja. Allerdings mit anderen Moderatoren dann. Oh, Also. das ist schade, ja. Ja, jetzt ist es noch halbe Minute. Ja, haben wir noch einen Veranstaltungshinweis irgendwo? Vielleicht noch ein Witz, kommt Oh ein ja. Wüste-Welle-Redakteur beim Arzt, falls du das verstehst. Was? Wie? Kommt ein Wüste-Welle-Redakteur beim Arzt. Verstehst du nicht? Neu, neu. Ja. Ja. Wie viel Zeit haben wir Jetzt noch? haben Sind wir wir gleich durch, ja, oder? bloß noch 15 Sekunden. Also, wir verabschiedet uns jetzt na Ja. gleich und ihr höret dann als nächstes hier auf dieser Frequenz das Endlosband von der Wüste Welle. Und Sven, die Lippe Pflug und Helmut die Lunge Müller sagen saget jetzt und und tschüss! tschüss. Ja, also ich bin etwas irritiert, Clemens. Was Das machen ist wir da jetzt? Sauerei, das ist eine windige Also Sauerei. Also, Unverschämtheit ist natürlich nicht das Endlosband der Wüstenwelle. Das eine ist unglaubliche Unterstellung. die Sendeschiene der Wüstenwelle. Es reiht sich hier Sendegefäß an Sendegefäß und was diese Uniredakteure sich rausnehmen. Also ich finde, wir sollten uns beschweren bei der BFA, Bei also der KGB-Zentralkomiteestelle. beim Bundesverfassungsgericht. Ja, bei Ja. Helmut Kohl. Ich schreibe einen Brief von Helmut Kohl. Ja, Also, oder an diese ich finde es echt ein Gipfel. UNO-Unterorganisation, die für Kultur zuständig ist. Wie heißt die? Madrid, glaube ich. Ja, genau. Ja. Unglaubliche Sauerei. Das erzähle ich gleich meiner Frau. Also ich finde das auch gemein, weil da wird natürlich dann auf die Art werden dann die Hörer völlig verunsichert, die Ja, ich schalten finde, dann gar nicht mehr ein. die größte Frechheit ist, dass es ja gar nicht stimmt. Ja eben, weil wir senden Es hier kommt ja gar seit nicht, das Monaten. Endlosband. Seit Monaten senden hier verschiedene Leute, also unter anderem Kai Kunze. Seit wann Und heißt der Kunze? Keine Ahnung. Ja, also ich verstehe es jetzt nicht, aber macht nichts. ja. Versteht keiner. Ja. Ja, wir Also können vielleicht mal das Programm für heute Abend ansagen. Nicht das Endlosband. ja. Also ich könnte mich echt aufregen. Das ist wirklich eine Schweinerei. Ich werde denen nachher gleich einen Fax schicken. Ja, Ich glaube, also ich reg mich jetzt auch mal ein bisschen auf. Ja, Vielleicht ich mache so lange mach die du das Programm. Programmhinweise. Ja. Ja, also um 18:30 Uhr kommt nämlich dann Herrgott, das Apple-Haus. nochmal. Also wir versuchen dann heute mal irgendwie pünktlich fertig zu werden, falls wir jetzt überhaupt eine Sendung machen, Ich damit habe die auch echt keine mal Lust. zum Zug kommen. Um 19 Uhr kommt dann Unverschämtheit. der Lauschangriff bis 20 Uhr und ab 20 Uhr kommt dann die Sendung Spaß und Spießer. Und danach kommt dann um 22 Uhr Special Jazz und um 23 Uhr, was kommt da? Trümmerbruch. Trümmerbruch, genau. Ja, und Ja. danach kommt dann die Wiederholung vom Lauschangriff und dann erst nach 1 Uhr kommt dann das Aber Endlosband ich sehe es und echt nicht keine ein. Minute Ich sehe es früher. nicht ein. Wir machen jetzt keine Sendung. Finde ich auch. Wir geben einfach Genau wie. zurück an diese Scheiß-Uniwelle. Und dann, Ja, gehen wir das. erst einmal eine Wurst essen. Jawohl. Ja, genau. So. Du Helmut, gucke mal, das Lämple Heisch. da unter. Sind wir jetzt nur auf Sendung Ja, oder? das kann jetzt sein. Es ist 5 nach 6. Du schalte mal das Radio, was nah passiert. Scheiße, Rückkopplung. Oh, es Heiland, sind wir zack. tatsächlich nur drauf. Warte Das. mal. Ja, liebe Hörer, das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber wir sind ja fix bei der Uni. Wir sind ja professionelle Journalisten. Ja, Wir sind einer gucken solchen wir mal. Situation natürlich Waren wir jetzt prompt mal. gewachsen. Ich mache jetzt ein bisschen Musik. Ja, und zwar hätten wir hier Platte. Ein bisschen laut, warte, ich mach's ein bisschen leiser. Wenn das Cover gerade ist, lassen wir uns überraschen, was es ist, gell? Ja, ich glaube Jazz. Ja. Ja, das hätten wir uns ja denken können, dass sie da nicht gewachsen Das ist. war ein Riesenspaß. Unerhört. Ja, aber ich würde sagen, Ja. gehen wir einfach wieder noch rüber. Vielleicht fällt dann ja Ja. doch noch was ein, ne? Ja, gucken wir Oder? mal. Ja, Ja, wollen wir mal ja. schauen. Guck doch mal da hinten im Archiv. Ist denn da kein Manuskript mehr da? Oder Leiter? Oder irgendwas von der Werkstatt vielleicht? Was ist jetzt bald? Oh, du guck mal, da ist ein Beitrag von 92, vom Februar. was hat es mit dem Katerfrühstück auf sich? Das haben wir damals das ist doch geil. In der 3-Minuten-Sendung da auf dem Neckaralp haben wir das damals gesendet. Ja, das ist genau das Richtige. Ja. Was machen wir denn? Scheiße, das Mikrofon auf. Oh, was runter. Scheiße. Ja, jetzt sind wir im Archiv, klar, der Sven hat einen Beitrag gefunden von letzter Woche. Du musst ein bisschen lauter, näher ans Mikrofon dran. Der Sven hat einen Beitrag im Archiv gefunden von letztem Monat, glaube ich, ganz aktuell. Und, da haben wir ein Interview gemacht mit der Frau, wie heißt die? Ich habe jetzt den Namen vergessen, ich bin vom Band drauf. Zum Thema Katerfrühstück ist das und das passt ja jetzt auch ganz aktuell heute am Aschermittwoch, gell? Ja, das war eigentlich denkt, für die Werkstatt am Wochenende gedacht, aber Gau jetzt, dass die Wüste Welle da zu uns rüber wieder gäbe, heute machen wir das jetzt einfach gleich. Ja. Und ja, machen wir einfach mal den Beitrag an, oder? Ja, und, ja. Und gucken wir mal, fahren wir das doch mal ab, gell? Wie es ist. Bring doch eine mit, stell dich still so an, du stehst hier die ganze Zigarette. Die Leichtigkeit des vergangenen Karnevalsabends ist vorbei und die Kopfschmerzen am nächsten Morgen weisen ja, auf. Ja, einen schönen guten Tag, Frau Finzkei. Sie sind Expertin für Nahrungsmitteltechnologie und Ernährungsfragen in alkoholisierten Zuständen an der Universität Bremen. Sie haben kürzlich eine Monographie veröffentlicht zum Thema Katerfrühstück und Tierschutz. Und Sie wollen da vielleicht ein paar Worte zu sagen, Frau Finzkei. Ja, ich bin selbst Besitzerin von 38 Katzen. Und ich finde es aus Tierschutzerwägungen heraus unverantwortlich, wenn am Aschermittwoch so viele Katzen geschlachtet werden. Andere Frage. Frage, nur Frau das Frühstück. Die saure Gurke und der Fisch, haben die ihren Platz in unserem Speisezettel oder würden Sie sagen, da muss ein paradigmatischer Denkwechsel eingelegt werden? Also ich finde es ja sehr schön, wenn Leute zum Vegetismus dann also sich bekehren und andere Frage, die saure Finzke, Gurke ist ein hervorragender Ersatz. Bitte? Trinken Sie selber Alkohol? Nein, danke. Ich habe heute Morgen schon 4 Flaschen gehabt. Ich hätte ein gutes Schnäpschen in der Schublade. Oh ja, wenn es ein Schnäpschen ist, sage ich nicht nein. Ja. Ja, das dachte ich, das sehe ich Ihnen doch an. Frau Finzke, andere Frage. Wenn Sie beim Frühstück sitzen und der Nachbar guckt ins Fenster rein, haben Sie da Probleme mit? Nein, ich verwende zum Putzen meiner Fenster nämlich ein Mittel, was es meinem Nachbarn ganz unmöglich macht, zu meinem Fenster reinzuschauen. Frau Finzke, andere Frage. Ich nenne jetzt keinen Produktnamen. Welchen Kleidungsstücken frühstücken Sie üblicherweise? Also üblicherweise werden die sauren Gurken gar nicht in Kleidungsstücke eingewickelt. Das ist bei Rouladen was anderes, aber zum Frühstück esse ich die sauren Gurken eigentlich direkt aus dem Glas. Andere Frage, Frau Finzke, können Sie vielleicht Ihre Adresse durchgeben, Telefonnummer und den Preis? Ich weiß nicht, dann kommen ständig Leute zu mir und wollen mitessen und ich habe immer sowieso so Probleme mit Mitessern und also ich weiß nicht, das ist, glaube ich, keine gute Idee, nein. Frau Finzke, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ja, danke schön. Ich würde sagen, wir verabreden uns einfach mal auf ein Gürtchen. Ja. Gut, tschüss, Frau Finzke. Ja, wiederhören, Deshalb sind in der modernen Fitnessküche Speisen gefragt, die einerseits kalorienarm sind und andererseits die notwendigen Vitamine und Mineralstoffe enthalten, wie zum Beispiel rote Beete oder Paprika. Dr. Christel Rademacher. Auch hier ist es wichtig, dass der Mineralstoffgehalt recht hoch ist, gleichzeitig der Kalorien. Ein glockenheller Samstagvormittag in Tübingen in der Friedrichstraße. Ein einsamer Kunde betritt die Metzgerei Kiesinger. Ring. So, guten Tag, was darf's denn sein? Ja, guten Tag, ich hätte gerne einen LKW. Nehmen Sie sich erstmal dort hinten so einen Drahtkorb mit einer Chipkarte dran, ja? Na gut. Also ich hätte gerne einen LKW und dann diese Broschüre vom Minus zum Plus in 30 Sekunden. Die Broschüre hier, Moment, sagen Sie mal, sind Sie nicht Götz Finzkei? Ja, ich bin Götz Finzkei von der Kunsthalle oben. Ach ja, wirklich, nehmen Sie doch mal bitte die Brille ab. Die Brille abnehmen? Ja. Na gut, wenn es Ihnen denn hilft. Au! verrückt. So quälst du sie im Diesseits und bringst sie im Jenseits in die Hölle. Dein Genosse ist der Feueranbeter und seine Religion ist die deine. Der Koran, der verdammt dich und die Gläubigen führst du in die Irre. Jetzt ändere dein Benehmen und gehe in dich, gehe in dich. Guten Tag, liebe Hörer, es folgt eine weitere Folge von Doofe Berufe. Ja, einen schönen guten Abend. Ich habe hier im Studio den Herrn Finskay. Herr Finskay, ja, guten Tag. Ist hauptberuflich Sprecher für uninteressante Überleitungen. Herr Finskay, ja. Ist das so richtig? Ja. Herr Finskay, können Sie vielleicht unseren Hörern, die sich darunter wahrscheinlich gar nichts vorstellen können, das sind ja Hörer der Wüstenwelle, können Sie vielleicht diesen Hörern einmal eine kurze Kostprobe Ihres Könnens geben? Weiß nicht. Ja, wenn Sie meinen vielleicht, jetzt spontan so? Ja, vielleicht wenn Sie was improvisieren, Herr Finskay, ist das zu viel verlangt? Ja. Sonst könnte ich Ihnen ja auch einen Zettel geben. Ja, gut. Ja, hier. Bitte schön. Wir haben Arztserie. Ja, meine Damen und Herren, hier bei der Wüstenwelle auf 96,6. Die Landtagswahlen stehen ja bevor. Soziale Themen im Mittelpunkt und vor allem das Gesundheitswesen. Und wir haben aus aktuellem Anlass uns jetzt hier mit großem Rechercheaufwand hier bemüht, zu diesem Thema dann auch was beizutragen, was hier also unseres Erachtens, und ich finde, das ist uns auch gelungen, und das hören wir dann jetzt. Ja. Danke, Herr Finskay. Also ich denke, es war wirklich großartig und interessant. Und ja. Also ich danke Ihnen nochmals. Ja, bitteschön. Ja. Ja, so liebe Hörer, bevor jetzt unsere Arztserie startet, möchten wir euch gerne noch mitteilen, dass hier bei uns in der Redaktion vorher ein unheimlich langer Diskussionsprozess und auch eine Umweltarbeit stattgefunden hat. Wir wollten das jetzt mal ein bisschen an die Radioöffentlichkeit tragen. Weil und schon radiointern, wie heißt die Schiene? Ja. Weil also das so jetzt im Alleingang zu machen, das wäre jetzt nicht so unser Ding gewesen. Ja, ich finde es voll doof, dass du gerade auf meinen Beitrag überhaupt nicht eingehst. Was? Gell? Weil ich hatte gerade was wissen wollen und jetzt sagst du eigentlich dein eigenes Zeug da und ich finde es also, was das Gruppendynamische angeht, ist das also voll daneben, gell? Ja, was meinst du, Clemens? Mir ist, ich mag ja Wurscht und ich möchte jetzt endlich die Arztserie hören. Ja, nee, du musst auch ein bisschen dich einbringen, gell? Sonst wird das überhaupt nichts da, und dann können wir auch gleich die ganze Lade zumachen, weil wenn wir da, so, wenn jetzt die Mitarbeit nicht mehr klappt, gell? Da weiß ich auch nicht, ob ich nur Radio machen will. Mit der Wurst finde ich auch gar nicht gut. Also du solltest lieber mehr Salat essen. Also mir ist eh nicht so wichtig, dass man Radio macht. Mir ist mehr wichtig, dass man ein bisschen miteinander arbeitet und ein gutes Gefühl dabei hat, gell? Ja. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass ich, sagen wir mal, eine Wurstbraterei betreibe, wenn es nette Leute sind, gell? Und ja, also, oder mit Körner. Oder nette Würst, das ist auch nicht schlecht. Ja. Naja gut, also ich sehe schon, das wird jetzt wieder nichts da, ne? Schau, Sauhaufer. Jetzt machen wir einfach unsere Arztserie. Ja, Martin, spielen wir mal Clemens. Jingle. Ja, spielst das einmal. Clemens, hast du noch eine Wurst für mich? Ja. Weiße Kittel. im Schnee. Heute Professor Schnarrenbergs schwerste Operation. Samstagvormittag, 8.30 Uhr. Eine einsame Hochfläche irgendwo in den Schweizer Anden. Während in der Tübinger Friedrichstraße Herr Finzka eine Ohrfeige bekommt, stehen vor einem unscheinbaren Hospitalkomplex aufrecht zwei Männer auf dem kalten Arsch. Es handelt sich um Professor Dr. Schnarrenberg und seine Sekretärin, die dort irgendwie hingeraten waren. Der Schnee fällt in kleinen Kistchen auf die Erde zwischen die Anemonen und eine Kuh wird an Gummizügen auf Schlittschuhen durchs Bild gezogen. Wir hören Professor Schnarrenberg sagen: Herrschaft, Herrschaft, jetzt bin ich hier raufgekommen, um all diesen armen, bedauernswerten Kreaturen von Schneemenschen zu helfen. Und jetzt kreuzt keiner auf. Was soll das? Ich muss ja die ganze Zeit Schnee schippen, so ein Scheiß. Oh je. Herr Herrschaft, schauen Sie mal, was da kommt. Was ist denn das für ein Viech? Oh je. Ich glaube, das ist ein Ojeti. Ja, dem helfe ich. Oh je. Dem möchte ich helfen. Das ist sicher erkrankt. Oh je. Ja, dann eröffnen Sie doch bitte eine Karteikarte für den Ojeti. Moment, ich hol mal eben meinen Laptop. Oh je. Und jetzt, welches CD-ROM-Laufwerk hier. Oh je. So, dann bräuchte ich Ihre Krankenversicherungskarte. Oh je. Wird dem Ojeti geholfen werden? Wird das Krankensystem damit durch weitere Kosten belastet? Wird Fräulein Leuthäuser die Knorpel-Fasszange wieder auffinden können? Wird eventuell sogar der große Zeh von Herrn Messner abgeknipst werden? Oder der große Zeh des Ojetis? Wird der Wille der Bevölkerung nach einer vorteilhaften Schamhaarfrisur erfüllt werden? Wird das Hospital auch in der nächsten Folge noch in den Schweizer Anden stehen oder werden sich die Dinge grundlegend ändern? Werden die Zuschauer, die eine Visomatic-Einsteckkarte haben, die nächste Folge in Farbe sehen? Wird das Testbild von der Wüstenwelle auch zu Hause auf Radio und Fernseher sein? Wird auch in der nächsten Folge Professor Schnarrenberg sagen: Nein, wahrscheinlich nicht. Werden uns noch Fragen einfallen? Überlegen hier. Fragen über Fragen. Tja, es ist. Denken Sie mal nach. Wir haben noch jahrelang studiert. Kann man Jagdscheiße trinken? Wird manchmal bei Operationen geschlammt. Ich finde, das ist sozialkritisch. Da war auch mal im Fokus ein Artikel, den habe ich gelesen. Ja, wird, da war auch eine Grafik dabei, wo kannst du das vielleicht als Frage formulieren, dass die Hörer dann auch ein bisschen irritiert sind und auf die nächste Folge fiebern? Wird mal im nächsten Fokus eine Grafik zu sehen sein, in der die Spannungskurve unserer Serie analysiert wird. Mhm. Ficken und immer an den Lümmel denken. Ja, wird es uns jetzt zu viel? Vielleicht auch eine gute Frage an der Stelle. Ist das Yeti bei der Deutschen Postkrankenkasse versichert? Bundespostbetriebskrankenkasse. Heißt es vielleicht Bundespostbetriebskrankenkasse? Warum heißt es eigentlich Bundespostbetriebskrankenkasse, wo die Deutsche Post AG jetzt privatisiert ist? Stimmt, wahrscheinlich heißt es gar nicht mehr Bundespostbetriebskrankenkasse, sondern Deutsche Postbetriebskrankenkasse AG. Ich glaube, es heißt Betriebskrankenkasse Post. Ah. Neuerdings. Ah, ja. Also BKK Post, liebe Hörer. Wird die BKK Post eine größere Rolle in dieser Arztserie spielen als bislang? Wir wissen es nicht. Ich glaube es kaum. Ich setze die Musik nochmal zurück. Ja, wie lange haben wir eigentlich noch, bis die Leute vom Apple-Haus kommen? Wir können mal wieder zum Uniradio umschalten. Oh ja, machen wir doch das. Ja. Werden wir jetzt gleich zum Uniradio umschalten, liebe Hörer? Fragen wir uns das nicht alle. Und was werden Sven, die Lippe Pflug? Ich glaube, die sind gar nicht mehr da. Und wahrscheinlich kommt da jetzt gerade das Endlosband. Ja. Was machen wir denn jetzt? Ja. Auch eine Frage. Ja. In einer Endlosschleife gefangen. Es ist Aschermittwoch, liebe Hörer. Wir büßen gerade für unsere Taten und Sünden und Untaten und ja. Ursünden. Ja. Im Nebenraum nimmt Herr Esser gerade noch eine Faschings-Sendung auf, weil er ja letzte Woche nicht dran war. Wird Herr Esser heute Abend böse Kommentare über das Ende seiner Sendung fallen lassen? Es war mal bei der Wüstenwelle Wisst ihr was, was ich auf Wüste Welle reimt, sag mal? Kantenbälle. Ich finde, wir sollten uns alle mal eine tüchtige Tüte durchziehen und dann die Asche aufs Haupt streuen heute am Aschermittwoch. Die Frage ist, sollen wir uns alle eine tüchtige Tüte durchziehen? Die Frage ist, wann fährt mein Bus? Die Frage ist, wann fährt Martins Bus und kommt jetzt gleich ein Musikstück, in dem es ums Tüten durchziehen geht? Ja, Jens, was denkst du? Das wäre eine flotte Idee. Ich denke, tschüss Martin. Tschüss. Das war Martin Jung, den erwähnen wir dann nachher dafür bei der Abmoderation, nicht? Der geht jetzt. Tschüss. Tschüss. Ja, kommt jetzt ein Stück, ist die Frage. Die Antwort ist ja. Okay. Welches Stück wird es sein? Right, oh, darling, you'll be home about 8:30. No, I'm not going to buy it. Beethoven's gone, but his music lives on, and Mozart don't go shopping no more. You'll never meet Liszt or Brahms again, and Elgar doesn't answer the door. Schubert and Chopin used to chuckle and laugh whilst composing a long symphony. But 150 years later, there's very little of them left to see. They're decomposing composers, there's nothing much anyone can do. You can still hear Beethoven, but Beethoven cannot hear you. Handel and Haydn and Rachmaninoff enjoyed a nice drink with their meal. But nowadays no one will serve them, and their gravy is left to congeal. Verdi and Wagner delighted the crowds with their highly original sound. The pianos they played are still working, but they're both 6 feet underground. They're decomposing composers, there's less of them every year. You can say what you like to Debussy, but there's not much of him left to hear. Claude Achille Debussy died 1918. Christoph Willibald Gluck died 1787. Carl Maria von Weber, not at all well, 1825, died 1826. Giacomo Meyerbeer, still alive, 1863, not still alive, 1864. Modest Mussorgsky, 1880, going to parties, no fun anymore, 1881. Joan Nepomuk Hummel, chatting away 19 in a dozen with his mates down a pub every evening, 1836. 1837, nothing. Ja, nix, nix außer Asche bleibt übrig, gell? Das ist traurig. Ja, aber das ist auch das Richtige für diese Tage gerade, für diesen Zeitpunkt, Herr Angermann. Ja, der Aschermittwoch ist geeignet, mal innere Fleischbeschauer, da innere Schau zu halten, Einsicht zu haben, ja. Und Asche aufs Haupt zu tun. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an, indem wir hier diesen Havanna... Ja, diese dicke Zigarren so. Ja, ich gebe mal mir Feuer so. Und Sie hier auch. Ja, bitteschön. Ja, ich vertrage das auch nicht. Ja, es schmeckt greislich. Man muss da durch. Aber da muss man durchgehen, ja, genau. Das man hat ja auch einen Kater gehabt. Ja, ich fange jetzt einfach mal an und tue Ihnen etwas Asche auf den Kopf. Oh, da sind Sie... Wahnsinnig, Herr Angermeier. Ja, das jetzt halten Sie halt still. Jetzt noch ein bisschen. Ja, das Haar brennt ein bisschen bei Ihnen, aber das... Das stinkt auch. Das stinkt ein bisschen. Nach verbranntem Eiweiß. Sie also hornig. Ah ja. Okay, jetzt sind Sie dran. Jetzt asche ich bei Ihnen ein bisschen. Autsch! Ah! Oh! Jetzt haben Sie sich mal nicht so. Ich habe es ja auch geschafft. Sie haben es ausgerechnet auf die kahle Stellen hinten auf dem Kopf drauf. Autsch! So. Ah! Ja, aber jetzt haben wir genug gebüßt, glaube ich, Herr Angermeier. Also. Ja, genau. Jetzt können wir vielleicht noch, was machen wir denn jetzt? Wir könnten heute jetzt zum Beispiel dem Publikum zeigen, wie andere Teile der Gesellschaft büßen. Ja, genau. Ja, da haben wir einen Beitrag vorbereitet, ne? Ja, das ist ein, ja, pfundig, da bin ich neugierig. Gut. Kulturgüter Europas. Folge 30. Over and over, I keep going over. Ja, guten Tag, Herr Fetzer. Sie betreiben hier ein Piercing-Studio. Ja, einen schönen guten Tag. Und ich darf sagen, es geht ja unheimlich zu hier. Ihre 15 Angestellten sind hier schwer am Piercen. Wie kommt das, dass ausgerechnet hier am Aschermittwoch so viel Betrieb herrscht? Ja, wissen Sie, es ist so, ich habe ja unheimlich Karriere gemacht in dem Bereich. Und es ist also so, dass ich angefangen habe mit zwei Mann. Und das ist einfach, gerade am Aschermittwoch, da haben wir traditionell immer den meisten Verkehr. Denn die Leute wollen leiden, gerade an diesen Tagen. Buß- und Betag ist auch so ein Fall. Und dann kommen sie zu uns, denn sie wissen, hier werden sie ohne Betäubung gepierst. Ja, ich sehe ja sehr schmerzverzerrte Gesichter und... Ja, das dürfen Sie nicht so ernst nehmen, die Leute wollen es nicht anders. Können Sie mal sagen, wo denn die schmerzhaften Piercing gemacht werden und wo Gott, haben Sie uns eine Art Hitliste? Gott, was ganz beliebt ist, ist die durchbohrte Hüfte und das anschließend eingezogene Gummiseil. Das ist dann für gewisse Tonübungen und... Kann man das dann auch schnalzen lassen? Das kann man dann in die Länge ziehen. Bis auf die dreifache Länge ist das vom TÜV abgesichert. Ich kann mir vorstellen, dass das unheimlich zieht, wenn man das weit auszieht. Sie können sich dann in Drehungen versetzen und das dann schnalzen lassen und dann schlägt es abwechselnd hinten und vorne an Ihre Hüftgegend. Ah, das ist ja interessant. Ich hatte als kleines Kind mal so einen Kreisel und da konnte ich immer so peitschen und dann drehte das sich im Kreis. Das ist offensichtlich so ähnlich, ja. Das ist ein ähnliches Konzept. Was auch ganz gut geht, sind unsere Kniescheibenzertrümmerer. Da wird also eine dicke Schraube durch die Kniescheibe getrieben und mit einer Mutter beidseitig gesichert. Aha, das erscheint mir plausibel. Das also mit einem Gegengewinde, das geht dann auch nicht ab. Ja, man muss dann auch, ja, so ein Ratschengewinde, das sich dann gegenseitig ineinander verdrillt und verschraubt. Ja, da kann man dann auch ziemliche Spannung drauflegen, sodass dann also das Bein sich auch fast nicht mehr bewegen lässt. Das ist also auch sehr gefragt. Man ist auch der Star in jeder Disco. Sie können sich auch hier in der Schädelplatte solche Spikes anbringen lassen, die dann nach außen ragen und bei Mann-zu-Mann-Kämpfen gelegentlich gerne eingesetzt werden. Das hört sich hochinteressant an. Ja, ist auch alles nicht billig. Guter Was Mann. Kostet denn jetzt zum Beispiel so ein einfaches Schädelpiercing? Auch 12 Millionen Mark. Um Gottes Willen, Sie müssen ein reicher Mann sein. Ich bin sehr reich. Ich habe hier Haufen Angestellte und die sind ständig beschäftigt. Sie sind ja auch dick und fett, glatzköpfig und kugelrund. Dankeschön. Bitteschön. Das ist nett. Aber ich finde, wir sollten jetzt einfach mal Schluss machen mit der Sendung, eure Tagesordnung. Ja. Sehr gerne, ja. Ja. Dann können wir vielleicht, für Sie würde ich vorschlagen, dass wir Ihnen die Ohrläppchen abnehmen und dann mit einer Sicherheitsklammer am Hodensack wieder anbringen. Das baumelt dann. Ja, da bin ich direkt begeistert und muss auch ein bisschen lachen über diese fantastische Idee von Ihnen. Ja, dann machen wir das nachher. Vielleicht können wir erst noch abmoderieren. Ich mache so lange mal die Musik an, die wir in unserem eigenen Studio entwickelt haben für solche Fälle. Mm-hmm. Die kennen Sie vielleicht aus dem Radio. Ja, die heutige Sendung stand bei uns hier im Studio Fetzer unter dem Motto Eure Tagesordnung querbeet. Ja, und teilgenommen hat der Kai Kublisch, alias Kai Schreiber, der mir jetzt gegenüber sitzt. Meine 15 Angestellten, die alle Finskai heißen. Und Clemens Kieser. Ja, der bin ich. Wir erwähnen ausdrücklich nicht, dass Martin Jung teilgenommen hat, denn der hat sich vor seiner Zeit zum Bus verpisst. Die alte dicke Nudel. Die alte Sau. So, das war dann das hier aus dem Studio. Wir gehen jetzt zurück in die freie Natur, in den Urwald von Tübingen. Ja. Und gehen vielleicht noch mal kurz zum Uniradio rüber. Ja, da läuft dasselbe wie hier. Höre ich gerade auf dem Kopfhörer. Ja. Gut. Das war's dann. Wir sagen herzlich Tschüss.